Ach Ariel, Ariel, du Stadt, wo David Lager schlug. Fügt Jahr zu Jahr. Wenn die Feste ihren Umlauf vollendet haben, so will ich Ariel bedrängen, dass Wehklage und Klage entsteht, und sie soll mir wie Ariel werden. Da will ich mein Lager rings im Kreise wieder dich aufschlagen und dich mit einem Wall einengen und Schanzen gegen dich aufrichten, dass du tief drunten vom Boden her reden und gebeugt aus dem Staub hervorsprechen sollst, dass deine Stimme der eines Gespenstes aus der Erde gleichen und deine Rede aus dem Staub hervorflüstern soll. Aber der Schwarm deiner Feinde soll wie feiner Staub werden und der Schwarm der Gewalttätigen wie Spreu, die dahin fährt. Es soll im Augenblicke, plötzlich geschehen. Von Seiten Jahwes der Heerscharen soll Heimsuchung erfolgen mit Donner und Erdbeben und lautem Schall, mit Sturm und Wetter und der Flamme verzehren des Feuers. Und wie in einem Traum, einem nächtlichen Gesichte soll es dem Schwarm aller der Völker ergehen, die wieder Ariel zu Felde liegen, und aller, die wieder sie und ihre Bergfeste zu Felde liegen und sie bedrängen. Und gleich wie ein Hungriger träumt, er esse, dann aber mit ungestillter Gier aufwacht, und gleich wie ein Durstiger träumt, er trinke, dann aber matt und mit lechzender Gier aufwacht, also wird es dem Schwarm aller der Völker ergehen, die wieder den Berg Zion zu Felde liegen. Stieret und staunet. Blendet euch und erblindet. Sie sind trunken, doch nicht von Wein, sie wanken, doch nicht von Rauschtrank. Weil Jahwe einen Geist tiefen Schlafs über euch ausgegossen und eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt hat, so ergeht es euch mit dem Weissagen von all diesen Dingen wie mit den Worten eines versiegelten Buchs, das man dem, der sich auf Geschriebenes versteht, mit der Aufforderung gibt, lies das einmal. Worauf er versetzt, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Übergibt man aber das Buch einem, der sich nicht auf Geschriebenes versteht, mit der Aufforderung, lies das einmal. So versetzt, ich verstehe mich nicht auf Geschriebenes. Und der Herr sprach, weil sich dieses Volk mit seinem Munde naht und mit seinen Lippen mich ehrt, sein Herz aber fern von mir hält, und ihre Gottesfurcht angelerntes Menschengebot ist, darum handle ich nun mit diesem Volke noch einmal wunderbar, wunderbar und wundersam, dass die Weisheit seiner Weisen zunicht wird und die Klugheit seiner Klugen sich verbirgt. Wehe denen, die ihre Pläne vor Jahwe tief verbergen, so dass ihr Tun im Finstern geschieht, und dabei denken, wer sieht uns und wer kennt uns? O über eure Verkehrtheit! Oder darf der Töpfer dem Tone gleich geachtet werden? Dass das Geschöpf von seinem Schöpfer sagen könnte, er hat mich nicht geschaffen. Und der Topf von dem Töpfer sagen könnte, er versteht nichts. Ist es denn nicht nur noch eine kurze, kleine Weile, dass sich der Libanon in einen Fruchtgarten verwandeln und der Fruchtgarten für Wald gelten wird? An jenem Tage werden die Tauben geschriebene Worte vernehmen und die Augen der Blinden aus Dunkel und Finsternis heraussehen können. Die Dulder werden sich aufs neue Jahwes freuen und die Ärmsten der Menschen über den Heiligen Israels jubeln. Denn Gewalttätige wird es nicht mehr geben und mit den Spöttern ein Ende haben und alle, die auf Bosheit bedacht sind, werden ausgerottet sein, die Leute in einer Rechtssache zur Sünde verleiten und dem Richter im Tore Schlingen legen und das Recht Unschuldiger durch Nichtigkeiten beugen. Darum hat Jahwe, der Abraham erlöste, also vom Hause Jakobs gesprochen, nicht wird alsdann Jakob enttäuscht werden, nicht wird alsdann sein Antlitz erblassen, sondern wenn er, seine Kinder, das Werk meiner Hände an ihm sehen wird, so werden sie meinen Namen heilig halten. Sie werden den Heiligen Jakobs heilig halten und vor dem Gott Israels Schrecken empfinden, die verirrtes Geistes waren, werden Einsicht lernen, und die Motten werden Belehrung annehmen.